Drittens, das schicksalshafte Glas Bier. In einem seiner Familie, The Fatal Glass of Beer, zeigt ein Altmeister der amerikanischen Filmkomik, W.C. Fields, den erschrecklichen, unaufhaltsamen Niedergang eines jungen Mannes, der der Versuchung nicht widerstehen kann, sein erstes Glas Bier zu trinken. Der warnend erhobene, wenn auch vor unterdrücktem Lachen leicht zitternde, Zeigefinger ist nicht zu übersehen. Die Tat ist kurz, die Reue lang. Und wie lang? Man denke nur an eine andere biblische Urmutter, Eva und das bisschen Apfel. Diese Fatalität hat ihre unleugbaren Vorteile, die bisher schamhaft verschwiegen wurden, in unserem aufgeklärten Zeitalter aber nicht länger verheimlicht werden dürfen. Reue hin, Reue her. Für unser Thema ist es wichtiger, dass die nie wieder gutzumachenden Folgen des ersten Glases Bier alle weiteren Gläser, wenn schon nicht entschuldigt, so doch zwingend begründen. Anders ausgedrückt, schön, man steht schuldbeladen da, man hätte es damals besser wissen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Damals sündigte man, jetzt ist man das Opfer des eigenen Fehltritts. Ideal ist diese Form der Unglücklichkeitskonstruktion freilich nicht, nur passabel. Suchen wir daher nach Verfeinerungen. Was, wenn wir am ursprünglichen Ereignis unbeteiligt sind? Wenn uns niemand der Mithilfe beschuldigen kann? Kein Zweifel, dann sind wir reine Opfer. Und es sollte nur jemand versuchen, an unserem Opferstatus zu rütteln oder gar zu erwarten, dass wir etwas dagegen unternehmen. Was uns Gott, Welt, Schicksal, Natur, Chromosome und Hormone, Gesellschaft, Eltern, Verwandte, Polizei, Lehrer, Ärzte, Chefs oder besonders Freunde antaten, wiegt so schwer, dass die bloße Insinuation, vielleicht etwas dagegen tun zu können, schon eine Beleidigung ist. Jedes Lehrbuch der Psychologie öffnet uns die Augen für die Determinierung der Persönlichkeit durch Ereignisse in der Vergangenheit, vor allem in der frühen Kindheit. Und jedes Kind weiß, dass was einmal geschehen, nie mehr ungeschehen gemacht werden kann. Daher nebenbei bemerkt, der tierische Ernst und die Länge fachgerechter psychologischer Behandlungen. Wo kämen wir denn hin, wenn immer mehr Menschen sich davon überzeugten, dass ihre Lage hoffnungslos, aber nicht ernst ist? Man besehe sich nur das warnende Beispiel Österreichs, dessen wirkliche, wenn auch offiziell hartnäckig geleugnete Nationalhymne, das gemütliche Lied »O du lieber Augustin, alles ist hin« ist. In den eher seltenen Fällen, in denen der unabhängige Verlauf der Dinge ohne unser Zutun für das Trauma oder die Versagungen der Vergangenheit kompensiert und uns das Gewünschte kostenlos in den Schoß legt, verzagt der Könner noch lange nicht. Die Formel »Jetzt ist es zu spät, jetzt will ich es nicht mehr« ermöglicht es ihm, unnahbar im Turmzimmer seiner Indignation zu verbleiben und die von der Vergangenheit geschlagenen Wunden durch eifriges Lecken am Heilen zu hindern. Das Nonplusultra aber, das freilich Genialität voraussetzt, besteht darin, die Vergangenheit auch für Gutes verantwortlich zu machen und daraus Kapital für gegenwärtiges Unglück zu schlagen. Unübertroffen als Beispiel für diese Variante des Themas ist der in die Geschichte eingegangene Ausspruch eines venezianischen Hafenarbeiters nach Abzug der Habsburger aus Venetien. Verflucht seien die Österreicher, die uns gelehrt haben, dreimal täglich zu essen –